unsere Gastmoderatorin heute, die Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und Schriftstellerin Judith Kukat. Eine Menge gibt es über Judith Kukat zu sagen, etwa, dass sie eine kluge Erzählerin ist, eine zurückhaltende Meisterin der flüchtigen Momente und der raffiniert gesponnenen Geschichten. Respektable Preise hat Judith Kukat dafür erhalten. Dabei ist sie erst über den Tanz und das Theater zur Prosa gekommen. Sie verbindet Fiktion mit dem wirklich Erlebten, beschäftigt sich mit Heimweh und Fernweh und geht gedankenvolle und erinnerungsreiche Wege zwischen der früheren Heimatstadt Schwelm, wo sie 1959 geboren wurde, und der Wahlheimat Berlin. 1990 lenkte Judith Kukat mit dem Roman »Wahl der Waffen« die Aufmerksamkeit auf ihren schriftstellerischen Anspruch. Ihr jüngster, 2015 erschienener Roman heißt »Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück«. Aus schwebend leichten Geschichten ist dieser Roman komponiert, Geschichten voller Sprachwitz, die ineinandergreifen. Wie kleine, facettenreiche Essays wirken ihre Anmerkungen, die sie als Gastmoderatorin in Classic Pop etc. entfaltet. Ihr persönliches musikalisches Kaleidoskop reicht von Bob Dylan über Michel Polnareff bis hin zu Sophie Hunger. Und sie bietet in ihren Zwischenmoderationen manche poesievolle Überraschung. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Das war Bob Dylan, Lay, Lady, Lay. Und ich begrüße Sie an den Lautsprechern, wie man früher so schön sagte, an den Lautsprechern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk mit Judith Kuckert. Und diese Judith Kuckert freut sich enorm, dass sie eine Sendung machen darf, in der Bob Dylan alias Robert Zimmermann vorkommt. Sie werden gleich merken, warum. Ich hoffe, dass Sie genauso gerne Radio hören wie ich und dass Sie auch genauso gerne Radio hören wie ein anderer Robert Zimmermann, der nicht Bob Dylan ist, sondern der Kriminalhauptkommissar beim KK11 ist. Das ist jemand, der Anzüge trägt, während er Verbrechen gegen das Leben verfolgt. Dieser Robert Zimmermann wohnt am Stadtrand und dieser Stadtrand hat eine große Ähnlichkeit mit der Stadt, aus der ich komme. Den Namen sage ich Ihnen nachher auch und das wird keine Rätselsendung, versprochen. Stellen Sie sich also vor, dieser Robert Zimmermann ist sehr nett, er sieht sehr gut aus, aber es gibt den gar nicht. Er ist nämlich die Figur eines Romans. Diesen Roman habe ich geschrieben und er heißt Die Verdächtige. Und ich habe den Bezug zu Robert Zimmermann, Kriminalhauptkommissar, und zu Robert Zimmermann alias Bob Dylan so versucht zu erzählen. Stellen Sie sich vor, das Haus vom, sagen wir mal, kleinen Robert Zimmermann lag am Zahnhofweg auf der anderen Seite der Bahngleise im Vorort einer Stadt, die eigentlich zu klein war, um Vororte zu haben. In einer halben Stunde war man vom Zentrum zu Fuß im Wald und hatte alles gesehen. Die zwei Kirchen, ein paar Eckkneipen, die bis auf die Straße nach abgestandener Luft rochen. Den Pizzaservice des Türken, ein Kino. Die Wäscherei, das Eiscafé, ein leerstehendes Eisenwerk für Tanksäulen. Angekommen beim Waldschwimmbad am Stadtrand mit Blick auf einen wüstenleeren Parkplatz bei der Sauna, die seit 3 Jahren vorübergehend geschlossen hatte, war man am Rand einer Welt angelangt, die sich nach nichts anfühlte. Aber wer hier lebte, dem machte das wenig aus. Der dachte, alle leben so. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser kleine Robert Zimmermann hat Feierabend. Er kommt aus seinem Kommissariat, geht an den Kühlschrank, holt sich ein Bier und im Hintergrund läuft sein digitales Radio. Da spricht jemand Englisch. Eine Frau sagt, "The wind picks up from over the bay. A delivery boy makes a wrong turn on Fifth Avenue." Diese Frau im Lautsprecher hat das Nachtleben in Manhattan die Stimme rau gemacht. Das ist eine Frau, die Robert Zimmermann nie am Stadtrand seiner kleinen Stadt kennenlernen würde. Und sie kündigt eine Musiksendung an von Bob Dylan, dem großen Robert Zimmermann. Und jetzt stellen Sie sich vor, nicht ich, nein, ein genialer Moderator namens Bob Dylan ist ihr Gastgeber und der kündigt den ersten Song an in seiner genialen Musiksendung. Three cool cats parked on the corner in a beat-up car, dividing up a nickel candy bar, talking all about how sharp they are. These three cool cats, three cool chicks, three cool chicks, walking down the street Ja, das war Three Cool Cats von 1958, im Original aufgenommen von The Coasters. Und wenn ich jetzt Bob Dylan wäre, dann könnte ich Ihnen ganz viel Musikhistorisches dazu sagen. Das bin ich aber leider nicht. Aber man muss die richtigen Vorbilder haben. Und ich werde es jetzt ganz im Sinne meines Meisters weitermachen als Moderatorin von Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk. Und mein Name ist Judith Kuckart. Und ich komme nicht aus Manhattan, sondern ich komme aus der gleichen kleinen Stadt wie mein kleiner Robert Zimmermann, den ich Ihnen gerade schon vorstellte. Das Schwelm liegt am Rand vom Ruhrgebiet und ich bin dort groß geworden in einem 3-Etagen-Haus. In der obersten Etage wohnten die Kinder, die man bei uns in der Stadt die Schmuddelkinder nennt. Das waren 3 Wohnungen, jeweils ein Elternpaar mit 3 oder 4 Kindern. In der Etage darunter, auf der sogenannten Belle Etage, wohnte Herr Professor Dr. Küster, Lehrer für Latein und Altgriechisch, mit einem Dienstmädchen. Und ganz unten wohnten wir, Mama, Papa, ich, Judith Kuckart und die Großmutter. Das ist jetzt nur nicht unbedingt die Tatsache, die Schwelm berühmt gemacht haben könnte, bis auf die Schmuddelkinder, auf die ich gleich komme. Es kommen aus dieser Stadt auch Gustav Heinemann, den Sie vielleicht noch kennen, Ingrid Siebmann, das ist die Frau, die für die Rote Armee-Fraktion im weißen Hosenanzug die einträglichsten Bankraubüberfälle gemacht hat. Es kommen aus dieser Stadt auch die Tanksäulen, die es eigentlich lange Zeit an jeder Tankstelle mit einem schönen Schriftzug Schwelm gab, und Franz Josef Degenhardt. Franz Josef Degenhardt, man sollte es nicht glauben, war katholisch und Pfadfinder. Er ist auf ein Gymnasium für Jungen und Mädchen gegangen und auf diesem Gymnasium hat auch meinen Vater kennengelernt. Franz Josef Degenhardt hat dann Jura studiert und mein Vater ist Waschmaschinenvertreter geworden. Degenhardt hat 1968 als Rechtsanwalt in mehreren Prozessen die Sozialdemokraten oder Kommunisten verteidigt, die wegen Aktionen der APO angeklagt waren. Und 1972-73 verteidigte er auch Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe. Sie können sich also vorstellen, dass dieser Mann in der kleinen Stadt, aus der ich komme, kein angesehener Mann war, und es gibt auch noch keine Franz-Josef-Degenhardt-Straße. Er hat einen Roman geschrieben, Zündschnüre, der das Lebensgefühl in dieser Stadt unglaublich gut beschreibt. Und Degenhardt war ein Freund meines Vaters. Er ist 2011 gestorben. Degenhardt, nicht mein Vater. Der lebt noch. Ich habe ihn angerufen, als ich das hörte, dass Degenhardt tot ist. Und mein Vater sagte, wie Karatsch. Und Karatsch war sein Spitzname, Degenhardts Spitzname. Und Karatsch war ein Rennfahrer aus den 50er Jahren, der wahrscheinlich die beste Metapher für jemanden wie Degenhardt war, der mit einem Tempo von 287 diese kleine Stadt verlassen hat. Berühmt geworden ist er mit dem Lied Schmuddelkinder. Dieses Lied habe ich noch im Kindergarten gehört und es war mir unheimlich von der Stimme her, wie dieser Mann sang, als wäre da ein Kasperle, der mich bedrohen würde. Schmuddelkinder beschreibt eigentlich eine unheimliche Heimat. Und die Sonntage in einer kleinen Stadt, wenn die Spinne Langeweile Fäden spinnt und ohne Eile giftig grau die Wand hochkriecht, wie Degenhardt sagt. Da gibt es nur einen Ausweg. Raus. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Akambiss Rattenfängerlieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zumal, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt. kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt. Lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen und vor dürren Tanten greisen, unter roten Rattenwimpern, Barköckinder-Szenen klimpern und verklemmt in vierer Reihen, Knochenmorsch und Morscher schreien. Zwischen Fahnen aufgestellt, brüllen, dass man Freundschaft hält. Schlich er manchmal abends zum Kaninchenstall davon. Dann hockten da die Schmuddelkinder, sangen voller Hohn. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Aus Rache ist er reich geworden in der Oberstadt. Da hat er sich ein Haus gebaut, nahm jeden Tag ein Bad. Roch, wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle Ratten ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchenställe riss er ab an ihre Stelle, ließ er Gärten für die Kinder bauen, liebte hochgestellte Frauen. Schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick, kam sein Sohn, der Nägelbeißer, abends spät zum Mahl. Dann roch er an ihm, schlug ihn, schrie stinks nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Gehe in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Und eines Tages hat er eine Kurve glatt verfehlt. Man hat ihn aus einem Ei von Schrott herausgebellt. Als er später durch die Straßen hinkte, sah man ihn an Tagen auf nem Hak am Lieder blasen, Rattenfell am Kragen tragen. Hinkte hüpfend hinter Kindern, wollte sie am Schulgang hindern und strich um Kaninchenstelle. Eines Tags in aller Helle hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Seine Leiche fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Das war Franz Josef Degenhardt, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, in einer Aufnahme von 1965. Wahrscheinlich kann man das so ein bisschen verstehen, dass einem unheimlich wird, wenn man dieses Lied hört. Egal, ob man Schmuddelkind ist oder nicht und egal, ob man aus dieser kleinen Stadt weggegangen ist oder dort geblieben ist. Und wenn ich nicht aufpasse, wird das Ganze eine Sendung über das Thema Heimat. Aber das ist auch etwas, was einen, glaube ich, ein Leben lang beschäftigt. Nämlich die Frage, was ist das eigentlich Heimat? Ist das da, wo man herkommt oder ist das da, wo man hin will? Das ist eigentlich genau der richtige Moment, um nochmal zu sagen, Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk und mein Name ist Judith Kuckhardt. Eine der wichtigsten Dinge, die mir im Leben geschenkt worden ist, das ist ein Weltempfänger. Das sind diese kleinen Radios, wo man eine Antenne ausfährt und egal wo man ist, man empfängt die Welt. Das ist heute viel einfacher geworden. Damals war es für manche Leute, wenn sie aus Schwelm kamen, überlebensnotwendig. Denken Sie an Robert. Robert macht das Radio an. Klar, das ist das digitale Radio und die Aufzeichnung kommt aus New York. Trotzdem glaube ich, dass Robert Zimmermann dort am Stadtrand von Schwelm sich fragt, bin ich jetzt in New York? Er hat angefangen, alle Sendungen, die Bob Dylan gemacht hat, auf CD zu brennen. Und stellen Sie sich vor, er legt diese Sendung eine nach der anderen auf, wenn er abends nach Hause kommt und hat eine Vision. Und die sieht so aus. Als Robert kurz vor Mitternacht in seine Wohnung zurückkommt, legt er ihm genau eine Dylan-CD auf, bevor er die Schuhe auszieht. The air is thick with a chemical tank. A woman takes a shower before she goes home to her husband. Und Robert denkt, eine schöne Sache, so in einer Radiosendung nachts zu produzieren und dann im Morgengrauen allein über leere Flure zu gehen, am Automaten neben dem neonbeleuchteten Eingang vorbei und dort einen Kaffee zu ziehen, dem Nachtpförtner zuzunicken und sich mit ihm, dem Äther und dem All gleichzeitig verbunden zu fühlen, wohin man ja eben noch die Sendung geschickt hat. Während in billigen Wohnblocks im Studio gegenüber bereits die ersten Lichter von Küche und Bad angehen und ein früher Bus, der die einen zur Arbeit und die anderen nach Hause fährt, an der Haltestelle hält. Robert, der von der Arbeit kommt, hängt seinen Anzug, den er gegen bei Ermittlungen gegen das Leben trägt, an die Garderobe im Flur, zieht auch Hose und Hemd aus und nimmt die Trainingshose von der Hutablage. Im Radio sagt die Frau, die Bob Dylan die Intros sagt, "An anxious lover waits by the phone. A light drizzle starts to fall." Ein Verliebter wartet nervös am Telefon, ein leichter Nieselregen fällt. Für Robert ist das ein Regen in New York. Für mich ist New York Lou Reed, egal ob mit oder ohne Regen. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Sie hörten Lou Reed, Perfect Day von 1972. Er ist 2013 an einer Lebertransplantation gestorben, was ja auf ein gewisses Leben auch schließen lässt. Trotzdem hat er eine unvergleichliche Stimme und mit seinen Texten hat er eigentlich eine ganze Generation von Popmusikern und nicht nur Andy Warhol und Velvet Underground geprägt. Eigentlich ist er einer der ganz letzten Großen aus dieser Ära. Es gibt um ihn Geschichten um Drogen und Gewalt, es gibt aber auch sehr anrührende Geschichten, aber ich glaube, die meisten Journalisten haben Lou Reed sehr gefürchtet. Er war ein ziemlich übellauniger Gesprächspartner und es ist oft passiert, dass er mitten im Studiogespräch aufstand und rauslief und seine Interviewfragen nicht mehr beantwortet hat, einfach mit dem Argument, ich bin Künstler und das heißt, dass ich so egoistisch sein kann, wie ich will. Okay, Joseph Beuys hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Das ist eigentlich ein Gegenprogramm. Und was ist das überhaupt, Kunst oder das Wesen der Kunst? Ist das Sau sein oder sozial sein? Vielleicht hat Gustav alias Eva Jentschitsch im folgenden Song eine Antwort darauf. Zeit und Moral und Leben und Dunst und Fett und Filz in Förmchen geschmiert, Ton und Kordel und Äste und Hasen auf Blattgold und Schmatz auf dem Flügel drapiert, Schmerz und Lust und Hunger und Lust und ein Penis gespalten und doch erigiert, ein Kojote gestopft mit der Wahrheit der Kunst wiegt sich sanft in den Schlaf, den der Schäfer flankiert. Flieger und Filz, ein fast tödlicher Sturz. Grimataren an Nach- und ein Schockzustand. Taktik und Form und Lösung und Plan und der große Wärmespender Vaterland. Ja, ja, ja, ja, das Wesen der Kunst. Nee, nee, nee. Bloß Ergebnis der Mathematik. Ja, ja, ja, ja, ja. Das Wesen der Kunst. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Das Wesen der Kunst. Nee, nee, nee. Bloß Ergebnis der Mathematik. Ja, ja, ja, ja. Das Wesen der Kunst. Nee, nee, nee, nee, nee. Zeit und Moral und Leben und Dunst und Fett und Filz in Förmchen geschmiert, Ton und Kordel und Äste und Hasen auf Blattgold und Schmalz auf dem Flügel drapiert, Schmerz und Lust und Hunger und Durst und ein Penis gespalten und doch erigiert. Ein Kojote gestopft mit der Wahrheit der Kunst wiegt sich sanft in den Schlaf, den der Schäfer flankiert. Flieger und Filz, ein fast tödlicher Sturz, Grimataren an Nach- und an Schockzustand, Taktik und Form und Lösung und Plan und der große Wärmespender Vaterland. Zeit und Moral und Leben und Dunst und Fett und Filz in Förmchen geschmiert, Ton und Kordel und Äste und Hasen auf Blattgold und Schmalz auf dem Flügel drapiert. Das war Gustav alias Eva Jentschitsch mit dem Lied Wesen der Kunst von 2010. Das Lied können Sie nicht käuflich erwerben. Das ist eine Theatermusik für ein Projekt am Schauspielhaus Düsseldorf, ein Münchhausen-Projekt, was sich damit beschäftigt, was fake ist, was authentisch ist, was stimmt und was nicht stimmt und was vielleicht doch stimmt, weil es Fiktion ist. Und es geht in diesem Projekt um eine Reise zum Mond. Und auf dieser Reise will man auch die Fragen beantworten, was das Wesen der Kunst ist. Taktik und Form, Lösung und Plan oder der Wärmegeber Vaterland. Ich glaube, Kunst hat eine Menge was damit zu tun, dass sie einen anrührt. Und es muss nicht Kitsch sein, wenn einen etwas anrührt. Ich habe neulich bei Theaterproben meine Schauspielerinnen gefragt, im letzten Stück, was wir gemacht haben, welche Musik sie, jede von ihnen, zum Weinen bringt. Da kamen die unterschiedlichsten Vorschläge. Und dann haben sie mich gefragt. Und ich habe gesagt, Dido. Dido und Aeneas von Bussel, ja, habe ich gesagt. Aber in einer speziellen Aufnahme von einer sibirischen Sängerin, die ich nie wieder gefunden habe, diese Aufnahme. Also kann ich gar nicht sagen, ob ich mir diese Aufnahme nicht einfach nur vorgestellt habe. Dort wurde diese Arie, diese furchtbar traurige Arie, ohne jeden Kunstwillen von dieser Sängerin in Sibirien, wahrscheinlich bei 28 Grad minus im Studio, eingesungen. Und das hat mich zum Weinen gebracht. Also, das Wesen der Kunst, begegnen wir Dido. Sie hören Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk, am Mikrofon Judith Kuckart. Und Sie hörten gerade die Arie der Dido. Ja, ich sage Dido und nicht Dido. Es ist aber genau diese Frau, deren Todesart bis heute mehrfach interpretiert wird. Die einen sagen, sie hat, als Aeneas sie verlassen hat, sich in ein Schwert gestürzt. Die anderen sagen, sie hat einen Scheiterhaufen aufschichten lassen und als sein Schiff gen Rom fuhr, was er dort gründen sollte, diese Stadt, da hat sie sich verbrannt und hat sich als Fackel in seine Erinnerung eingegraben. Bei diesen tragischen Geschichten würde meine Oma sagen, na ja, die Hildegard Knef ist jetzt auch schon tot. Hildegard Knef kenne ich lange wegen ihres Lieds Tapetenwechsel. Denn auch das hat etwas mit Heimat und Fortgehen zu tun. Und es hat auch was mit dem Leben meiner Großmutter zu tun, die auch immer unentschieden war zwischen Fernweh und Heimweh. Und eigentlich war beides bei ihr ein Gefühl. Wenn ich also mich entscheiden müsste, welchen Soundtrack das Leben meiner Großmutter, die mit Plastiksäcken von Dortmund nach Düsseldorf und von Gütersloh nach Gummersbach fuhr, was für ein Soundtrack das Leben von meiner Großmutter haben sollte, dann wäre es Tapetenwechsel. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauche frischen Wind um meine Krone, ich will nicht mehr in Reih und Glied in eurem Haine stehen, die gleiche Wiese sehen, die Sonne links am Morgen, abends rechts. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Ein Bus verfehlte sie um 20 Zentimeter und auf dem Flugplatz war sie ernsthaft in Gefahr. Zwei Doggen folgten ihr um Astesbreite und kurz nach 12 traf sie ein Buchenpaar. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Die eine sprach, sie haben hier nichts zu suchen, sowas wie sie hat nicht einmal ein Nest. Sie wurde gelb vor Ärger und falls auch schon Herbst war, Verzweiflung kroch ihr langsam ins Geäst. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Des Försters Beil traf sie im Morgenschimmer gleich an der Schranke, als der D-Zug kam. Und als Kommode dachte sie noch immer, wie schön es doch im Birkenhaine war. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Das war Hildegard Knef, Ich brauch Tapetenwechsel von 1969. Und das ist nicht nur der Soundtrack für das Leben meiner Großmutter, sondern eigentlich auch mein eigener. Ich bin aus diesem kleinen Ort am Rand vom Ruhrgebiet nach Berlin gegangen. Auch weil dort so viele Birken stehen? Ich glaube nicht. Ich habe einfach eine Zugehörigkeit ganz woanders gesucht. Das war Berlin Anfang der 80er Jahre. Das war die Zeit der Hausbesetzer, der Punkmusik im SO36. Das war die Zeit der Straßenschlachten und ich habe da, obwohl ich schon am Theater arbeitete, Ende der 80er Jahre auch die erste Idee für einen Roman gehabt. Und in diesem Roman kommt all das, was Sie jetzt an Musik gehört haben, in irgendeiner Weise auch vor. Und sei es nur als Gefühl, nicht unbedingt als Titel, den man erwähnt, weil ich finde, Musik hat etwas, wenn sie richtig einem ans Herz geht, was von guten Filmen. Man erinnert nicht den Plot, wenn man aus dem Kino geht, sondern man erinnert nur das Gefühl, das man dabei gehabt hat. In diesem Roman, Erster Wahl der Waffen, kommt all das vor. Und sicherlich auch die Sehnsucht nach einem Perfect Day. Es war damals klar, dass das Leben eigentlich nur eins verlangte, nämlich gelebt zu werden. Und aus dieser Zeit erinnere ich einen Song, der auf jeder Demonstration lief. Es geht voran. Ja, das waren die Fehlfarben. Es geht voran von der Schallplatte Monarchie und Alltag von 1980. Bevor Fehlfarben Fehlfarben hießen, hießen sie Mittagspause und da kamen sie aus Wuppertal. Und Wuppertal ist eine der ganz wichtigen Städte in meinem Leben, weil es die erste größere Stadt im Umkreis von Schwelm war, wo man hinfahren konnte mit dem Bus, mit der Straßenbahn und mit der Schwebebahn. In Wuppertal hat auch Mathilde Wesendonck gelebt. Es gibt dort die Wesendonckstraße, die führt entlang der berühmten Schwebebahn. Und in dieser Wesendonckstraße war früher auch der Strich. In der Wesendonckstraße habe ich meinen ersten Probenraum gehabt für mein eigenes Tanztheater. Ich habe irgendwann beschlossen, selber Tanztheater zu machen, nachdem ich mit 15 bei einer Audition, bei einem Vortanzen bei Pina Bausch nicht genommen wurde. Wahrscheinlich nicht, weil ich so ganz furchtbar schlecht war, aber ich war 15 und hatte eine Zahnspange im Mund. Ich habe dann später, viel später, einen ganz schönen Abend Mathilde, Luft, Luft, mir erstickt das Herz, zu der Person Mathilde Wesendonck und zu Richard Wagner gemacht. Und eine Choreografie für einen Engel. Richard Wagner. Und jetzt mache ich einen gewagten Sprung. Sie hörten das Lied vom Engel und gleich hören Sie Johnny Cash. Und wenn Sie Johnny Cash hören, dann hören Sie auch, wie viel Abschied in seiner Stimme ist,

Am kommenden Samstag, den 4. Februar, moderiert Klassik Pop etc. die Hornistin Marie-Louise Neunecker.